Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde. Weiterhin gibt's Musik mit Wurzeln in Canterbury. Musik unter anderem von Soft Machine und Hatfield and the North. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. In einem Londoner Studio in der ersten Hälfte des Jahres 1967. I'm So Low heißt der Song, eine Komposition von Bassist und Sänger Kevin Ayers. Ein paar Jahre später tauchte derselbe Song mit einem anderen Titel in anderer Form auf einer seiner ersten Soloplatten wieder auf. Als die Band Soft Machine diesen Song spielte, war die Band ein Quartett. Neben Kevin Ayers waren dabei Mike Ratledge, Orgel, Robert White, Schlagzeug und Gesang und der Australier David Allen, Gitarre. David Allens weiterer Weg führte ihn nach Frankreich. Dort gründete er die Band Gong, die bis heute existiert, in der x-ten ungezählten Besetzung. Anfang November letzten Jahres gab es ein dreitägiges Festival in Amsterdam um die Band Gong und befreundete Musiker. Der inzwischen 69-jährige David Allen spielt weiterhin auch in diversen anderen Bands. Vor 3 Wochen hat Karl Lippegaus David Allen hier an dieser Stelle im Deutschlandfunk ausgiebig gewürdigt. Deshalb jetzt noch einmal zu seinem Mitsoft-Maschinisten Kevin Ayers. Von Kevin Ayers ist die Aussage überliefert, Grund für die Besonderheit der Canterbury-Szene sei gewesen, dass es sich bei Soft Machine und Kollegen um Leute aus der gebildeten und belesenen Mittelschicht handelte. Und die sagten plötzlich, mache ich nicht, ich werde nicht Medizin studieren, werde kein Anwalt. Sowas war von Mittelschichtjungs vorher in der Popmusikszene nicht passiert. Kevin Ayers war Mitglied bei der Urzelle aller Canterbury Bands, bei den Wildflowers. Danach spielte er ca. 2 Jahre Bass und Gitarre bei Soft Machine, sang und schrieb Songs. Nach einer absurd langen und anstrengenden USA-Tournee im Vorprogramm der Jimi Hendrix Experience anno 68 verließ Kevin Ayers Soft Machine. Zur Erholung ging er nach Mallorca und im Juli 69 war er dann wieder in London und nahm in den Abbey Road Studios seine erste Solo-LP auf, Joy of a Toy. Daraus jetzt ein Song, bei dem Ayers von der neuen Soft Machine-Inkarnation mit Hugh Hopper am Bass begleitet wird. Auch der Text der Nummer ist bemerkenswert. Song für verrückte Zeiten heißt er, Song for Insane Times. Die Leute sagen, dass sie frei sein wollen. Sie schauen den da an, sie schauen mich an, aber im Grunde wollen sie sich nur selber sehen. Und jeder weiß es. Wir reden die ganze Nacht, sind alle angeturnt. Wir glauben, dass wir ihn hörten, wie er sein Lied sang, uns davon erzählte, dass noch Arbeit vor uns läge. Und jeder hat den Refrain gesungen, I'm the Walrus. Ja, Disneyland ist in der Stadt angekommen. Jeder hat sich rausgeputzt und steht rum. Alice trägt ihr sexiest Kleid, aber sie will nicht, dass du sie ansiehst. Die schönen Leute stellen sich in der Reihe an zum Ertrinken. Sie warten darauf, dass der Rettungsschwimmer seine Krone aufsetzt. Aber er ist am anderen Ende der Stadt und versucht, mit dem Spiegel zu reden. Und du und ich, wir sitzen da und summen etwas vor uns hin. Wir wissen, dass etwas passieren muss, damit wir endlich unseren Hintern hochkriegen. Ich weiß auch nicht mehr als du. Eigentlich weiß ich überhaupt nichts. Kevin Ayers, Song for Insane Times. To be free, they look at him and they look at me, but it's only themselves that are wanting to see, and everybody knows about it. We talk all night and we're all turned on. Everybody heard him singing his song, telling us there was work to be done. And we all sung the chorus of I Am the Walrus. Yes, Disneyland has come to town. Everyone's dressed and standing around. Alice is wearing her sexiest gown, but she doesn't want you to look at her. Beautiful people are queuing to drown. Wait for the lifeguard to put on his crown, but he's up at the other end of town, trying to talk to the mirror. He knows what he means. He sits on the floor and has beautiful dreams. Then he gets brought down by a woman who screams. But he knows it's only a record. Oh yes it is. His brave new girl stops feeding the ants and looks at him with her septic pants. She still knows how to make him dance. Forget about emancipation, it's all imagination. And you and I, we sit and huff. We know something's got to come to get us off our endless bum. There's probably one in the bathroom or in the hall. Thank you. Mit Wurzeln in der Bischofs- und Universitätsstadt Canterbury geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Songs, die zwei ehemalige Soft Machine-Musiker kurz nach Verlassen der Band aufgenommen haben. Song Nummer 1 heißt Song for Insane Times, ein Track von Kevin Ayers erster Solo-LP Joy of a Toy aus dem Jahr 1969. Danach sang Robert Wyatt eines der schönsten Liebeslieder, die ich kenne. Oh Caroline, eine Eigenkomposition von Robert Wyatt und Ex-Caravan-Keyboarder David Sinclair. Der Song ist die Eröffnungsnummer vom ersten Album der Band Matching Mole aus dem Jahr 1972. Die erste eigene Band von Robert Wyatt nach Soft Machine-Zeiten veröffentlichte zwei wunderbare Alben in diesem Jahr. Der Name der Band war ein Wortspiel um zwei Ecken. Die englische Bedeutung von Matching Mole hat etwas mit zwei identisch zueinander passenden Maulwürfen zu tun. Die beiden zieren aufs Wunderbarste die Vorderseite des LP-Covers von Matching Moles Erstling. Der Klang der Wörter, Matching Mole und die Buchstabenfolge sind wiederum eine Verballhornung des französischen Ausdrucks Machine Mole, zu Deutsch weiche Maschine, Soft Machine. Bekanntlich waren und sind Soft Machine auch in Frankreich sehr beliebt. Im Juli 1973 stürzte Robert Wyatt bei einer Party aus einem Fenster. Seitdem ist er querschnittsgelähmt. Tief berührende Musik macht er bis heute. Der Sänger, Komponist und Multiinstrumentalist hat einmal gesagt: Wenn ich mir die Dinge anschaue, die mir das meiste Vergnügen und die größte Inspiration vermitteln, dann sind es immer die Dinge, die höchst verletzlich erscheinen, die jedermann zu hassen scheint oder um die sich niemand kümmert. Was mich kaum berührt und mich sogar ängstigt, ist alles, was selbstverständlich und selbstgefällig erscheint. Soweit Robert Wyatt. 1974, etwas mehr als ein Jahr nach seinem Unfall, fand in London ein rauschendes Comeback-Konzertfest von Robert Wyatt statt. Die Musik von Wyatt und Freunden strahlt nur so vor Lebenslust und Intensität. Vor 2 Jahren erschien eine CD, die dieses besondere Konzert, zumindest den größten Teil davon, dokumentiert. Robert Wyatt kam im September 1974 gerade mit einer ganz ungewöhnlichen Coverversion eines alten Hits der Monkees in die britischen Charts. Den Song spielten er und Freunde auch beim Konzert im Theatre Royal Drury Lane am 8. September 1974. Und live klang die Monkees-Nummer noch einmal anders. Komponiert war sie übrigens von Neil Diamond worden, Robert Wyatt und Co. I'm a Believer. Yeah. Robert Wyatt im September 1974 zusammen mit Julie Tippetts. Sie sang gerade die zweite Stimme neben Robert Wyatt. Laurie Allen spielte Schlagzeug, Hugh Hopper Bass, Fred Frith Gitarre und Geige. Trompete spielte Mongezi Feser, Saxophon Gary Windo. Und mit dabei waren auch Mike Oldfield und Pink Floyds Nick Mason. Der Organist war Dave Stewart. Der Dave Stewart, der 1969 mit dem Trio Egg die erste eigene Platte machte. Nach dem Ende der Band Egg 1972 schloss sich Dave Stewart schließlich der Band Hatfield and the North an. Die anderen Musiker dieses Quartetts hatten vorher in verschiedenen Bands mit Canterbury-Wurzeln gespielt. Drummer Pip Pyle bei David Allen's Gong, Sänger und Bassist Richard Sinclair bei Caravan und der Gitarrist Phil Miller spielte in Robert Wyatts Band Matching Mole. Von Phil Miller ist die erste Komposition, die gleich von Hatfield and the North zu hören ist. Calyx heißt sie. In der LP-Version singt sie Robert Wyatt. Hier ist das Stück aber in einer Demo-Version aus dem Jahr 1973. Richard Sinclair singt die Melodie auch sehr schön. Hatfield and the North, Calyx. Musik mit Wurzeln in der englischen Stadt Canterbury geht's heute Nacht noch bis 3 Uhr hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Zweimal Hatfield and the North war das gerade. Zuerst ein Demo aus dem Jahr 1973, veröffentlicht auf einer exzellenten Kompilation mit dem Titel Hatwise Choice. Calyx heißt der Song ohne Worte. Komponiert hat den Gitarrist Phil Miller. Die ausgedehnte Abfahrt danach kam von der ersten LP von Hatfield and the North. 1974 erschienen ist sie. Zu hören war die Komposition Shaving is Boring, Rasieren ist langweilig von Drummer Pip Pyle. Im vergangenen Jahr erschien noch eine zweite Kompilation von Hatfield and the North, eine zweite Schatztruhe mit Funden aus den privaten Archiven der Musiker. Hattitude heißt die zweite Kompilation, wie Nummer 1 aus dem Jahr 2005, mit mehr als informativem und amüsantem Booklet. Hatfield and the North live 1974 in Amsterdam und danach 1975 in London. We'll be right back. Thank you. Das waren noch zweimal Aufnahmen der britischen Band Hatfield and the North. Dave Stewart, Orgel, Phil Miller, Gitarre, Richard Sinclair, Bass und Gesang und Pip Heil, Schlagzeug. Zuerst eine Improvisation über einen Riff, der 11er bzw. 19 Achteltakte abwechseln lässt, und danach gab es das Abschiedslied vom zweiten und letzten Hatfield and the North Album The Rotters Club in einer Live-Version aus London 1975. It Didn't Matter Anyway heißt das schöne Lied. knapp 2 Soundcheck-Stunden mit Musik, die Wurzeln in der englischen Stadt Canterbury hat, gehen so langsam zu Ende. Das war noch einmal die hohe Kunst des Canterbury-Songs. Remind Me, 1999 auf der 3. CD der Band Hugh Score veröffentlicht. Eine Co-Komposition von Hugh Hopper und Sängerin Elaine DiFalco. Hugh Hoppers Zusammenarbeit mit den amerikanischen Musikern und Getreuen wie Saxophonist Elton Dean gehört zu den schönsten Arbeiten Hoppers aus den letzten 10 Jahren. Unbedingt empfehlen möchte ich an dieser Stelle den Soundcheck-Hörerinnen und Hörern den Besuch des 2-tägigen Nozart-Festivals im Kölner Basement nächste Woche. Es beginnt am Freitag, dem 2. März und am Samstag, dem 3., spielt dort Hugh Hopper im Duo mit Ex-Henry Cow und Casiba-Drummer Chris Cutler. Das Nozart-Festival in Köln im Basement in der Herbertstraße am 2. und 3. März. Beide Abende sind absolut vielversprechend. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. In Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen Musiker Elton Dean und Pip Pyle, nun Musik von einem Trio namens The Pick Part. Pick Pyle, Schlagzeug, John Greaves am Bass, der hat früher bei Henry Cow auch gespielt, und ein junger Gitarrist aus Frankreich, Claude Jung. Thank you.